Убейте. Wie lange wird es dauern? Но не пугайте меня. Töte mich mit einem Mal. Не смейте меня пугать этим проклятым свистом. Nicht Stück um Stück. Не издевайтесь над мной. Mehrere Male am Tag. Убивайте тихо. Убивайте сразу, а не понемножку. Несколько раз на дню. Sie saß auf einem Sofa neben einem Kanonenofen. In einem Arm hielt sie einen kleinen Säugling. Er war etwa 3 Monate alt, vielleicht auch jünger. Und in ihrem anderen Arm, quer zu ihren Beinen, lag ein Junge, etwa 4 Jahre alt. Ich trat näher heran, schaute sie an und fing an zu fragen. Es war ja halb dunkel. Das Licht war zu schwach. Ich beleuchtete sie mit meiner Taschenlampe. Da sah ich, dass der halbe Kopf der Frau von einem Splitter abgerissen worden war. So furchtbar sah alles aus. Sie war tot. Und das kleine Baby, das erst 2 oder 3 Monate alt war, war noch lebendig und unversehrt. Wie war das nur möglich? Und der Junge, der Frau auf den Knien lag, er war schon ziemlich groß für seine 3 oder 4 Jahre. Er war am Kreuz und an beiden Beinchen schwer getroffen. Maria Dmitrieva, Katastrophenschutzleiterin, Leningrad-Kirovski. Я мысленно хотела, чтобы смерть пришла вместе с детьми, так как боялась, если, например, меня убьют на улице, дети будут дико плакать, звать «мама, мама», а потом умрут от голода в холодной комнате. Лидия Охапкина. Insgeheim wünschte ich mir, zusammen mit den Kindern zu sterben und lebte in panischer Angst, zum Beispiel auf der Straße getötet zu werden. Dann würden die Kinder schrecklich weinen, nach mir rufen und schließlich in dem kalten Zimmer verhungern. Meine Ninatschka weinte ständig, lange und gedehnt und konnte nicht einschlafen. Ihr Weinen war wie ein Stöhnen und brachte mich schier um den Verstand. Damit sie einschlief, ließ ich sie mein Blut saugen. Längst hatte ich keine Milch mehr in der Brust. Ja, ich hatte überhaupt keine Brüste mehr. Sie waren verschwunden. Deshalb stach ich mir mit einer Nadel über dem Ellenbogen in den Arm und legte die Kleine an diese Stelle. Sie saugte leise und schlief ein. Wenn ich wegging, weinte meine Tochter immer. Um sie zu beruhigen, gab ich ihr immer einen kleinen Zwieback aus Roggenmehl, an dem sie dann lange lutschte. Auch diesmal hatte ich ihr einen gegeben. Aber schon beim Abschließen der Tür hatte ich gehört, wie sie anfing zu weinen. Tolik hatte ihr den Zwieback weggenommen. Ich hatte ihm keinen gegeben, weil ich keinen mehr besaß. Ich schlug ihn zum ersten Mal im Leben. Er weinte laut und tat mir sehr leid. Ich sagte, wenn du Ninatschka noch einmal etwas wegnimmst, werfe ich dich auf die Straße. Er antwortete, tu's nicht, Mama, ich mach's nicht wieder. Ich küsste ihn, hüllte ihn in die Decke und ging. Меняются названия городов, и нет уже свидетелей событий. И не с кем плакать, не с кем вспоминать. И медленно от нас уходят тени, которых мы уже не призываем, возврат которых был бы страшен нам. Und die Städte wechseln ihre Namen, und die Zeugen dessen, was geschah, sind tot. Und niemand tauscht mit uns Erinnerungen und weint mit uns. Die Schatten gehen und schwinden. Nicht dürfen wir sie bitten, umzukehren. Denn furchtbar träf's uns, kehrten sie zurück. Anna Akhmatova. В условиях особой обстановки города Ленинграда, aufgrund der besonderen Lage in Leningrad, die durch den Krieg mit dem faschistischen Deutschland entstanden ist, tauchte eine neue Art von Verbrechen auf. Alle Morde, die mit dem Ziel begangen werden, das Fleisch der Getöteten zu essen, wurden aufgrund ihrer besonderen Gefährlichkeit als Banditentum eingestuft. Seit in Leningrad diese besondere Art von Verbrechen aufgetreten ist, das heißt von Anfang Dezember 1941 bis zum 15. Februar 1942, haben die Untersuchungsbehörden dafür zur strafrechtlichen Verantwortung gezogen? Im Dezember 1941 25 Personen, im Januar 1942 366 und in den ersten 15 Februartagen 494 Personen. В ряде убийств,